1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung sind wir da, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein festes Thema bei uns. Und das Thema heute Nacht heißt Taxi. Ich möchte gerne mit Taxifahrern sprechen heute Nacht und mit Taxikunden. Und ich frage euch, was ist euch schon alles in einem Taxi passiert? Bedrohliches, Erschreckendes, Nettes, Schräges oder auch vielleicht sehr Lustiges? Wenn ihr mir gern darüber was erzählen wollt, dann freue ich mich und ihr müsst anrufen unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, ich bin sehr gespannt. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Christoph und Christoph ist 24. Hallo, ja. Hallo Christoph. Ja, schönen guten Tag, ist gut. Schönen guten Abend. Schönen guten Morgen. Bist du Taxifahrer oder bist du Taxikunde? Fahrer. Okay, dann legen wir los. Ja, was Schräges, Lustiges. Vor ein paar Monaten hatte ich halt eine Taxikundin, da stand ich halt bei uns im Ort am Bahnhof und gegenüber ist so eine Kneipe, Disco. Mhm. Und, aus welchem Ort rufst du an? Ich rufe aus dem Münsterland, aus dem Kreis Großfeld an. Ah, okay. Mhm. Und ich saß halt im Auto und sah sie halt raustorkeln und ich dachte mir halt nur, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, weil Tortatoren noch hat mir keiner ins Auto gekommen. Und was ja auch nicht schön ist, ne, für euch Taxifahrer, wenn die Kunden da reinkotzen. Nö, das Auto fällt dann die Nacht erstmal aus, da kannst ja keiner mehr reinsetzen. Ja. Okay, wie ging's weiter? Ja, und sie ist dann rausgekommen und ich dachte mir schon, ja gut, kam halt zu meinem Auto hin und ich bin auch ausgestiegen und weil sie halt echt gar nicht mehr konnte. Und habe ich sie halt hinten reingesetzt, beziehungsweise sie hat sie hinten reingesetzt, gelegt. Alter ungefähr? Mein Alter, 25, 26. Ja. Und ich dachte, wo sollst du denn hingehen? Und dann hat sie mir halt die Straße noch an den Kopf geworfen mit Nummer und war dann erstmal für kurze Zeit weg. Eingepennt oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall bin ich dann losgefahren und wie wir dann halt angekommen, während der Fahrt hat sie dann halt noch gesagt, so von wegen, ja, ich bezahle die Fahrt nicht und fing an rumschreien, hat mir halt Geld nach vorne geworfen und aber erlebt man hin und wieder mal. Und wie ich dann halt da war und mich umgedreht hatte, Licht angemacht und wollte kassieren, saß sie halt, obenrum nackt da, ne? Ich hatte es gerade schon im Gespür, dass sie sich nackig gemacht hat. Sie hatte sich tatsächlich nackig gemacht. Aber nur obenrum zunächst. Nur obenrum, ja. Unten ging ja schlecht, weil sie war halt angeschnallt und ich weiß nicht, ob sie vom Kopf her schon im Schlafzimmer war oder. Ja. War sie hübsch? Ich sag jetzt mal ja. Okay, also nicht so. Nicht so doll. Das war nicht mein Fall, ne? Ja, und dann? Ja, wie gesagt, BH war halt umgeklappt, weil ich glaube, hinten dran kam sie nicht mehr und dann habe ich halt beschämt nach vorne geguckt, weil das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Ja. Ob sie sich dann bitte wieder anziehen wollte, könnte. Daraufhin hat sie dann nichts gesagt und blieb dann erstmal sitzen. Mhm. Ja, ich dachte, die wohnen doch hier. Nee, ich wohne zwei Häuser weiter, bin ich noch ein Stück vorgefahren. Ich sag so, dann bitte jetzt anziehen und bezahlen und was heißt bezahlen? Sie hat ja Geld schon nach vorne geworfen. Ich habe dann den Restbetrag wieder zurückgegeben und Stieg sie denn dann aus? So ohne weiteres? Erstmal nicht. Das hat dann schon so seine 10 Minuten, 15 Minuten Zuspruch gebraucht, bis sie dann ausgestiegen ist. Was wollte sie denn? Ja, nicht aussteigen. Ist mir klar. Was wollte sie? Sex mit dir oder was? Nee. Gottes Willen, nein. Naja, man weiß es ja nicht. Wenn sie sich schon nackig gemacht hat, dann ist der Schritt dahin ja nicht mehr so weit. Ist aber auch schon vorgekommen. Aber die Person war es jetzt nicht. Aber das war jetzt so mit der Strecke, was ich halt erlebt habe. Ja. weil die Frau ist dann halt nach den besagten 10 Minuten, Viertelstunde ist sie halt ausgestiegen. Ja. Ich habe ihr auch noch dabei geholfen. Und dann hat sie halt ihre Klamotten, also sie hat sich im Auto gar nicht mehr angezogen, sie hat ihre Klamotten vor der Brust genommen und fing sich dann auf der Straße wieder anzuziehen und Richtung eines Hauses zu laufen. Ja. Derzeit bin ich wieder eingestiegen und habe 100 Meter weiter gewendet und fahre dann nochmal an dem Haus vorbei. Ich denke, gut, ist alles dunkel und dann 50 Meter weiter war sie halt schon wieder auf dem Weg in Richtung Stadt und dann dachte ich mir, ja gut, dann hat sich das Ganze für sie ja gar nicht mehr gelohnt. Wie zu Fuß oder was? Mhm. Ach so. Aber ja, dann hast du sie nicht weiter angesprochen und die Sache ist dann, das war's dann für dich. Das war's ja. Dann für mich. Du hast du gerade so in so einem kleinen Nebensatz gesagt, es gab auch schon mal Sex, eine Sexaufforderung von einer Kundin? Oder Sex im Taxi mit einer Kundin? Ja, es kommt schon mal vor, ja. Das kommt schon mal vor? Ja. Also das habe ich auch schon von ein, zwei Kollegen gehört, die... bei dir auch? In der ja, bei mir auch einmal war es jetzt. Erzähl, komm, raus damit. Ja, wie gesagt, wir haben halt eine große Disco bei uns im Dorf. Ja. Und da jetzt mal Dorf, das ist, da haben wir 35.000 Einwohner, 36.000. Hm. Und das war halt eine Dame, ich sag mal so, von 30, 35. Die dir durchaus gefiel? Auch nicht. Auch nicht. Aber dennoch hast du dich nicht lumpen lassen. Nee, ich bin nicht mitgegangen, nein, um Gottes Willen. Nein, aber es gab Sex im Auto, so habe ich es gerade verstanden, oder nicht? Nein. Ach so. Nein. Ich will deine Sendung jetzt nicht langweilig machen, nein. Nein, ich habe es gerade nur so verstanden, dass du es so gesagt hast. Es gibt aber diese diversen Angebote von wegen, was machst du denn jetzt noch, hast du nicht bald Feierabend? Das glaube ich. Sind das denn eher dann besoffene Frauen oder gibt es auch Frauen, die ganz klar sind und hier den schmucken Christoph mit 24 ansprechen und sagen, hier, komm mal mit, Junge. Nee, es sind dann schon doch die Betrunkeneren. Die Betrunkenen. Also. Machen das denn eher junge Frauen oder eher die schon ein bisschen älter sind? Ja, ich sag mal so 30, 35, so um den Dreh. Ja, also. Ja, die sind schon mutiger. Die sind mutiger, weil die 20-Jährigen, ich meine, wenn man mal eine Hübsche im Auto hat, so mein, wie gesagt, mein Alter so um die 24, um 25, ja, dann fängt man auch mit an zu flirten, aber wenn, ja, so über 35, dann lässt man da schon die Finger von. Ist da nicht mehr so dein Geschmack. Jetzt habe ich das verstanden, dass es bei dir noch keinen Sex im Taxi gab, also mit einer Kundin. Bist du denn mit einer Kundin schon mal mitgegangen? Nein, um Gottes Willen. Auch nicht, okay. Das würde ich meiner Freundin nicht antun. Ah ja, Christoph ist in den festen Händen und bleibt sauber. Ja. Ja, aber... Ich danke dir für den Anruf und die eine Sache ist dann ja auch noch glimpflich ausgegangen mit der Frau, die hinten oben ohne saß. Ja, denke ich, ob sie jetzt noch einen getrunken hat, das weiß ich nicht. Stimmt. Ich hab auf jeden Fall meinen Job erfüllt. Christoph, bist du Student noch oder bist du hauptberuflich Taxifahrer? Nee, nebenberuflich. Nebenberuflich? Ja. Und was machst du hauptberuflich? Hauptberuflich im Moment noch gar nichts. Achso, verstehe. Nee. Bin aufgrund eines Rückenleidens aus meiner Ausbildung, also Ausbildung habe ich fertig gemacht. Und als was hast du Ausbildung gemacht? Ich bin gelernter Fleischer. Ach so, ah ja. Ich frage deshalb mit Student, weil hier in Köln fahren sehr viele Studenten auch Taxi. Und naja, das ist halt so ein Nebenjob dann. Ja. Christoph, danke für den Anruf. Ja, danke für... Allzeit gute Fahrt und gute Erlebnisse. Vielen Dank, dir noch eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss Christoph, ciao. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht heißt Taxi und ich möchte gerne mit euch über das Taxifahren reden, möchte gerne mit Taxifahrern sprechen und natürlich auch mit Taxikunden. Was habt ihr Außergewöhnliches im ernsten und traurigen Sinne, aber auch im schrägen und ungewöhnlichen Sinne vielleicht im abgefahrenen, bizarren Sinne schon in einem Taxi erlebt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft an 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Barbara. Barbara ist 64. Leider. Hallo. Barbara, was hast du im Taxi erlebt? Bist du Taxifahrerin? Ich war Taxifahrerin. Ah. Leider kann ich es nicht mehr. Ich würde gerne noch, aber es geht halt nicht. Wie lange hast du gefahren? Oder bist du gefahren? 24 Jahre. 24 Jahre. Und wo? In Berlin. Ja. Richtig schön drin. Oh, da hast du aber viel erlebt. In den 80er, 90er Jahren. Wunderbare Zeit. Mauerfall. Ja. Herrlich. Genau, genau. Große Zeit. Eine tolle Zeit. Ja. Und was der Vorgänger schon erzählt hat, habe ich auch erlebt. Und die männlichen Kollegen haben mir oft erzählt, dass weibliche Fahrgäste den Taxifahrer so als letztes anmachen, wenn sie nichts abstauben konnten. Irgendwo im Lokal oder so. Könnte umgekehrt aber auch passieren, ne? Sicher, denke ich. Bei mir waren es immer ganz recht junge Menschen und junge Männer, die mich dann versucht haben anzubaggern. Ja. Ich war damals, wie gesagt, noch sehr jung oder ich sah gut aus oder wie auch immer. Ja. Und die waren sehr nett und ich habe also zum Glück nicht wirklich Schlimmes erlebt und ich habe auch sehr angenehme Sachen von den Leuten gehört. Und es war meist ganz unterhaltsam. Ich habe einmal die Ehefrau von Herrn Luft am Telefon gehabt. Herr Luft, das war ein berühmter Kritiker. Genau, ein ganz berühmter Kritiker der Nachkriegszeit. Ja. Theaterkritiker. Ne? Und dadurch habe ich seine Frau kennengelernt. Die hat sich dann abholen lassen von mir und hat mich gefragt, was ich denn studiere. Mhm. Und ich war ja damals schon 40. Und ich sage, ich studiere das Leben. Also, und dann hat sie sich bedankt für die nette Fahrt und es war so toll. Aber ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Du hast doch wahrscheinlich auch dann gerade in Berlin eine ganze Menge prominenter Menschen. Ja, sehr viele. Zum Beispiel? Also ich kann die jetzt nicht mehr so beim Namen nennen. Ich habe mir das nicht alles so aufgeschrieben. Aber Harald Junke hatte ich mehrmals, leider muss ich sagen, meistens alkoholisiert. Mhm. Wie war denn der, wenn der alkoholisiert? Nicht so, er war mir nicht sehr sympathisch. Nun bin ich eine sehr kritische Frau immer schon gewesen. Ja. Und die jungen Männer waren sehr charmant. Und deswegen, der Harald war so ein bisschen verklemmt. Aha. Hat er dir dann wenigstens ein ordentliches Trinkgeld gegeben? Auch nicht. Auch nicht? Nein, nein. Mann, der Geizkragen. Ja, und hier der Fritz George, der hat mir mal, wollte er mir ein 500er andrehen, Sonntag früh um 7 zum Flughafen. Er hat's ja. Ja. Und wenn er gesagt hätte, stimmt so, wäre er okay. Ja, das wäre gut gewesen. Leider hat das nicht gesagt, dann hat er mir einen Scheck gegeben. Dann habe ich mich mit dem Scheck abgefunden. Das ist eben, wie gesagt, jetzt schon 20 Jahre her. Und war der nett? Der war sehr nett. Ja. Er war auch sehr zurückhaltend, aber charmant. Weil er hat ja so den Ruf, ein schwieriger Mensch zu sein. Ich kenne ihn nicht. Er ist sehr introvertiert. Ja. Ja. Ja. Und er hat damals hier in Berlin gewohnt, Terrassenstraße in Schlaffensee. Ja. Und jetzt, Barbara, unter uns beiden Betschwestern. Ja. Bist du einmal mal schwach geworden bei einem netten Typ? Nein. Nein! Einer hat mir mal 500 D-Mark geboten, der wollte in Puff. Und dann sagt er, das kann ich mir doch sparen, das gebe ich dir. Und dann gehen wir beide irgendwo schön hin. Ja. Und der war so witzig und nett und alles, aber ich habe es mir dann doch verkniffen. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du während des Taxifahrens in all diesen vielen Jahren, hättest du ja auch eine Liebe kennenlernen können. Ist aber nicht passiert. Ist leider nicht passiert, nein. Ich war auch dann als überzeugter Single nicht mehr so einfach umzukriegen. Ja. Und dann kam AIDS und da war ich dann sowieso sehr vorsichtig. Ich habe eine Tochter und... Nun ist Berlin ja ein heißes Pflaster. Ach, wunderbar. Bist du nachts auch gefahren? Ja, am Wochenende, weil also in der Woche waren dann so mehr dunkle, finstere Typen unterwegs. Aber am Wochenende waren dann so die normalen Ausgeher. Und das war eine tolle Zeit. Hast du denn auch mal, du hast gerade gesagt, im Großen und Ganzen ist es immer gut gegangen, aber gab es dennoch mal irgendeine brenzliche Situation, wo... Ja, wenn es eine brenzliche Situation wurde, wenn dann so ein Fahrgast einstieg, der nicht so ganz geheuer war, da bin ich dann rechts ran und habe gesagt, entweder Sie sagen jetzt genau, wo Sie hinwollen, oder wir beenden die Fahrt hier und dann habe ich ihn umgeladen am Taxihalteplatz, den nächsten. Aber das ist ja auch ein gewisses Risiko. Ja. Wie reagieren die Leute? Die können ja auch aggressiv dann reagieren. Ja, wollte einer nicht aussteigen, bin ich raus aus dem Auto rum und da hat der Kollege schon, habe ich so gewunken, er soll rüberkommen und der hat mir dann geholfen, ihn rauszuziehen. Gab es denn, du kannst es ja vergleichen, gab es denn früher, so als du angefangen hast, Taxi zu fahren, auch so mehr kollegialen Zusammenhalt? Gar nicht. Gar als nicht. Frau warst du ein rotes Tuch für die Männer. Ah. Denn die Männer waren meistens so mittelalterliche und die wurden zu Hause von ihrer Ehefrau geknechtet und dann kam ich noch als Taxifahrerin und wollte ihnen praktisch auch noch das Geld wegnehmen. Und ist das so, das erzählen mir oft Taxifahrer hier in Köln, dass die Konkurrenzsituation mittlerweile fast unerträglich ist? Kannst du das auch so beurteilen? Ja, sehr hart und wenn man da nicht Stammkunden hat, gerade wenn man so nicht in Berlin, aber auf dem Land ist, dann ist man verloren heutzutage. Ja. Ne? Kannst du sagen, wenn du die, ich meine, das ist ja nun eine lange, lange, lange Zeit, über 20 Jahre gefahren zu sein, wenn ich dich einerseits frage, was war das schönste Erlebnis, was du hattest? Das schönste Erlebnis war eben auch mit Götz-George, dass wir dann am Flughafen zusammen zum Bankschalter gegangen sind und alle haben geguckt, dass wir das Geld wechseln. Ja. Und anders gefragt, so das eigentlich unangenehmste oder traurigste Erlebnis? Ja, das Traurigste war gleich in den ersten 2 Jahren. Da war eine Dame, die kam, und da muss ich jetzt auf gestern von Jutta zurückkommen, die kam aus dem Pflegeheim, was schräg gegenüber vom Halteplatz war, und weinte fürchterlich. Und dann dachte ich, es ist jemand gestorben, und sagte, nein, mein Mann. Und der war oberster Richter und der ist total verwirrt und hat Alzheimer. Ja. Und die war so verzweifelt. Ja. Überhaupt, bist du oder werdet ihr Taxifahrer oder bist du dann ja auch konfrontiert worden, auch mit extremen Situationen, in die Menschen hineingeraten? Also wenn jemand beispielsweise, wenn du jemanden zu einer Beerdigung gefahren hast. Ja, bin ich manchmal mitgegangen, damit dieser Mensch eine Stütze hat, jemand an seiner Seite. Zum Beispiel. Mhm. Und ich habe dann auch viele Leute kennengelernt, auch auf Dauer hin, die mich dann immer und immer wieder angerufen haben. Mhm. Und dadurch habe ich auch Einblick in so Nervenkliniken, was sich da abspielt. Ne? Mhm. Auch zum Beispiel konnte es doch sicher vorkommen, dass jemand einen Angehörigen in einer Klinik verloren hat, dass er gestorben ist, und fuhr dann mit dem Taxi nach Hause. Gerade an Weihnachten habe ich das mal erlebt, ja. Wie bist du dann mit diesem... Vom Neuköllner Krankenhaus stand ich und da war ich dann dran und die Dame stieg ein und sagt, ihr Vater ist gerade verstorben. Genau, sowas. Ja, das war sehr traurig. Wie bist du dann damit umgegangen? Ich habe versucht zu trösten, so gut ich das konnte. Und wenn die Leute krank waren und eine Behinderung hatten oder sowieso keine Besserung mehr war, dann war das oft eine Erleichterung, auch für die Angehörigen. Ja. Und so hat man sich dann rauslaviert. Ne? Ja, weil das ist ja eine ganz intime Situation. Sehr man sitzt intim. Ganz nah in einem Auto beieinander. Sehr, sehr. Und gerade Männer haben mir dann viele Dinge erzählt, die sie niemals mit irgendjemand besprechen würden. Mhm. Und das habe ich dann auch erlebt. Zum Beispiel der Arzt mit der ersten Hilfe, die ich ihm geleistet habe, weil er kein Benzin in seinem Tank hatte. Ja. Dann bin ich mit dem Kanister angereist und habe dann also das alles gerettet. Das waren schon tolle Sachen. Ja. Gab es dann auch mal Männer, die zudringlich geworden sind? Die mich dann von hinten versucht haben anzukrapschen. Dann bin ich schnell raus und dann habe ich versucht, irgendwie von außen Hilfe zu holen. Und das hat dann Gott sei Dank immer das geklappt. Das hat dann immer geholfen. Und ich habe auch gute Antennen. Ich habe jede gefährliche Situation versucht zu vermeiden. Also wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Berufsleben, würdest du sagen, das war schon eine tolle und interessante Zeit? Absolut. Und absolut. Absolut. Und du bereust es nicht, dass du damals in diesen Beruf gegangen bist? Auf keinen Fall, zumal ich den P-Schein gemacht habe, weil mein Mann den damals gemacht hat. Mhm. Ich mit ihm gelernt hatte und gelernt und gelernt und dann war ich so gut drauf und habe ich gedacht, so, das gehe ich auch hin. Was heißt denn das P-Schein? Der Personenbeförderungsschein. Achso, das heißt Personenbeförderung. Das sollte ich vielleicht auch wissen. Der muss regelmäßig erneuert werden, mit Gesundheitscheck und so weiter. Wenn du, eine Frage noch zu Berlin. Mhm. Du warst früher Westberlinerin. Ja. Ja. Das heißt, du kanntest dich ja dann in den 80er Jahren und vorher ausschließlich im Westteil aus. Ausschließlich. So, als dann die Mauer gefallen war, musstet ihr ja plötzlich in Riesengebiete fahren, die ihr gar nicht kanntet. Wie hast du das gemacht? Oder gab es noch keine Navis in der Zeit? Oh je, Jürgen, das war schlimm. Das glaube ich. Das war teilweise schlimm. Vor allem in der ehemaligen konnte man immer nur ewig geradeaus fahren, bevor man überhaupt mal wieder links abbiegen konnte. Ja. Ich habe mich da zigmal verfahren. Ja. Heute müssen die Jungs und Mädels lernen. Aber ja, die müssen die Alten nicht. Aber man hat die Fahrgäste haben es euch und dir dann nachgesehen. Ja, immer sehr schön geholfen. Ah, ja. Das hat ja auch jeder verstanden, dass man dann immer Stadtteile nicht kann. Die kamen aus dem Flugzeug am Flughafen Tegel und sagten so, da fahren wir jetzt da lang. Ah, ja, war das okay. Also, eine sehr erfahrene Taxifahrerin aus Berlin, die Barbara, heute 64 Jahre alt, hat uns ein bisschen so aus ihrem Taxifahrerleben erzählt. Eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, ich auch. Und wünsche alles Gute. Alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin. Weiter so. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Henriette, die ist 19 Jahre alt. Ja, genau. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Na, du rufst mich auch zu dem Thema an. Genau. Warum? Und zwar waren meine Schwester und ich jetzt diesen Sommer in den Ferien zusammen in Shanghai im Urlaub. Wow. Ja, genau. Nicht schlecht. Und, ja, wir haben dann Bekannten besucht, beziehungsweise der kommt eigentlich auch aus der Stadt, aus der wir kommen, aber der lebt jetzt für 4 Jahre dort und arbeitet dort. Mhm. Und woher kommt ihr denn? Also wir kommen aus Lippstadt. Aus Lippstadt, aber, okay. Ja, also ich studiere jetzt seit 2 Wochen in Köln. Mhm. Aber gebürtig komme ich aus Lippstadt und der hat uns halt eingeladen. Und auf jeden Fall sind meine Schwester und ich da dann nachts unterwegs gewesen. Es war einer der ersten Abende und wir kannten uns noch nicht so gut aus. Mhm. Und dann sind wir halt von einer Bar oder so nach Hause gefahren. Aber der Bekannte, der eigentlich dort auch jetzt wohnt, ist nicht dabei gewesen. Und wir hatten halt wirklich nur Bruchteile von Chinesischkenntnissen, also links, rechts, geradeaus und Stopp und das war's eigentlich auch schon. Ja, was fahren denn da übrigens für Autos, für Taxis? Kennt man die Autotypen hier? Ja, die kennt man und zwar fahren alle Taxen in Shanghai VW Santana, das ist so ein Alter aus den 80ern. Ja, ja, ich kenne den noch. Die fahren VW Santana, das ist ja interessant. Ausschließlich. Und was für eine Farbe? Mehrere Farben, also oft so Metallic-Töne. Es kommt immer auf das Taxiunternehmen an. Man sagt auch, wenn das Taxi die und die Farbe hat, dann sind die seriös oder die Blauen kennen den Weg nicht so gut oder die Roten kennen den Weg besser, ja. In was für eine Farbe saßt ihr? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind so oft Taxi gefahren. So, auf jeden Fall, in dieser besagten Nacht saßt ihr beiden Hübschen in dem Taxi. Genau. Wie ging es weiter? Also die Straße, wir hatten so einen Computerausdruck, wo die Straße drauf stand. Und dann steht da halt auch immer die angrenzende größere Straße. Da konnte der Taxifahrer uns auch hinfahren. Aber Köln ist zum Beispiel nichts im Gegensatz zu Shanghai. Na, das glaube ich. Da ist Köln ein Minidorf gegen. Ja, ja. Und die Straßen sind so unendlich lang und wir kannten uns nicht aus. Und dieser Taxifahrer ist mit uns bestimmt über eine Stunde hin und her gefahren. Wir wussten, hier ist irgendwo unser Haus, aber wir wussten nicht wo, weil dort alles so gleich aussieht. Ja, aber habt ihr ihm denn nicht die richtige, ganz exakte Adresse gegeben? Doch schon, doch. Aber trotzdem fuhr er hin und her. Genau. Weil er es auch nicht fand oder wollte der Geld rausholen? Nein, also der hat es tatsächlich auch nicht gefunden. Ach so. Die Stadt ist halt so groß und es gibt halt die östliche und die westliche Flussseite und die einen kennen sich hier besser aus, die anderen kennen sich da besser aus. Wie ging die Geschichte dann aus? Die Geschichte ging so aus, dass der Taxifahrer uns irgendwas auf Chinesisch erzählt hat und wir taten ihm schon leid. Also der hat uns irgendwelche schrecklichen Süßigkeiten angedreht. Achso, weil er auch verzweifelt schon war, weil es nicht funktionierte. Der hat uns versucht zu erklären, hier geht's nicht weiter. Dann standen wir plötzlich vor einer Baustelle, obwohl ich mir 10 Minuten vorher noch so sicher war, oh, wir müssen jetzt auf jeden Fall links fahren. Und die Geschichte ging so aus, dass wir es nach 1,5 Stunden oder so endlich gefunden hatten. Ja. Wir sind dann noch ein kleines Stück zu Fuß gelaufen, weil wir dann auch echt nicht mehr wollten. Der Taxifahrer, also wir taten ihm wirklich schon leid. Er hat uns irgendwie klar gemacht, ach, das Lied im Radio, das finde ich jetzt gerade total lustig und ist auch selber verzweifelt die ganze Zeit nur hin und her gefahren. Was lief im Radio gerade? Irgendein englisches oder amerikanisches Lied. Und das fand er total lustig. Ach so. Ja. Hat er das denn berechnet, diese sehr, sehr, sehr weite Fahrt, oder? Ja, hat er uns berechnet, aber man muss dazu sagen, also da ist es so billig wahrscheinlich, dass es dir gar nicht groß aufgefallen ist. Richtig. Ja. Also meine Schwester und ich haben uns eh mal das Taxi geteilt und von daher war das ja, ihr könnt ja froh sein, dass das ein netter Taxifahrer war. Ja. Denn man kann da ja auch in Angst und Schrecken geraten, wenn man in so einer großen, geheimnisvollen Stadt plötzlich fährt und fährt und fährt und weiß, das ist eigentlich gar nicht so weit und der fährt und fährt und fährt. Wo fährt der einen hin? Ja, ne? Wo fährt der einen hin? Das stimmt schon. Aber ich wollte gerade sagen, mir fällt da gerade eine Geschichte ein, die ich Gott sei Dank nicht erlebt habe, auch von der ich so in meinem Umfeld gehört habe, nämlich mal in Rio de Janeiro. Das war eine Zeit, ich weiß nicht, ob das im Moment immer noch so akut ist, dass Touristen entführt wurden, um denen Organe zu entnehmen. Oh. Und es gab wirklich zu der Zeit Fälle, dass Touristen in einem Taxi saßen und dieses Taxi dann irgendwo in einen Hinterhof gefahren ist, in eine Klinik oder sowas ähnliches. Man entnahm denen eine Niere, hochprofessionell, Und nachdem die Niere entnommen war, hat man die Touristen einfach irgendwo auf die Straße wieder nach draußen gelegt. Da sind Leute verstorben bei, ja. Manche haben es dann aber auch geschafft. Und das ist natürlich Horror, wenn man so etwas irgendwie weiß, dass sowas vielleicht passieren könnte. Man ist ja ausgeliefert in dem Moment. Ja, das stimmt. Ja. Also da haben wir also nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber Gott sei Dank. Diese Stadt ist relativ sicher. Man sieht da nicht so viele komische Gestalten. Und was ich gerade vorhin noch erzählen wollte, unser Bekannter hat uns auch ein chinesisches Handy besorgt. Mhm. Also wir konnten immer telefonisch mit ihm in Kontakt stehen. Ja. Und da konnten wir auch nachts zu zweit auf die Straße gehen. Das war kein Thema. Also nach Shanghai können wir getrost alle fahren. Ja. Und wir können auch Taxi fahren, wird schon nichts passieren. Ja, aber also Bruchteile von Chinesisch muss man schon ein bisschen können. Ja. Also, und man muss wissen, wo man hin muss. Aber ich bin froh, dass es bei euch gut gegangen ist und dass das ein guter Eindruck dann von Shanghai ist, den ihr gewonnen habt. Henriette, vielen Dank und Grüße an deine Schwester. Ja, und, danke. Ja, viel Spaß und guten Start hier in Köln. Ja, Was studierst du denn hier? Lehramtssonderpädagogik. Lehramtssonderpädagogik, sehr gut, sehr gut. Ja, also dann viel Glück wünsche ich. Vielen Dank und ich wollte noch mal sagen, also ich höre dich zwar nicht so oft, weil ich morgens früh aufstehen muss, aber schon seit ich relativ jung bin, wenn ich da mal Ferien oder frei habe, höre ich dich sehr gerne. Das freut mich. Nettes Kompliment. Vielen Dank. Danke. Henriette, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema Taxi. Ich möchte gerne mit Taxifahrern sprechen, habe ich auch schon. Und gerne auch mit Taxikunden, was ist euch in einem Taxi oder wegen eines Taxis schon alles passiert? Schönes, Erschreckendes, Trauriges, Schräges. 0800 220 50 50. Hier ist Astrid und die ist 50 Jahre alt. Astrid, hallo. Hallo Domian. Ja, hallo Astrid. Also das, was mir passiert ist, das ist schon ewig her, das ist 1976 gewesen. Als Kundin, als Taxikundin? Als Taxikundin. Ja. Ich war damals 17, 5 Monate bevor ich 18 bin ich bei meiner Pflegemutter abgehauen. Mhm. Und da mein Pflegevater bei der Bahn war, hatte ich so einen Freifahrtschein. Und sie hatte mir einen Tag vorher mein ganzes Geld, was ich hatte, vor die Füße geschmissen. Da bin ich erst nach Neumünster, weil ich meine leibliche Mutter versucht habe zu finden, was natürlich nicht möglich war. War dann auf dem Sonntag in Hamburg. Bei den Pflegeeltern war ich auf dem Lande und ich komme ursprünglich aus Hamburg, weil mein Vormund in Hamburg ist, habe versucht, den zu finden. War natürlich auch utopisch, den Namen gab es ganz oft und habe mich dann in ein Taxi gesetzt und habe gedacht, ich möchte ins Kino. In Hamburg? In Hamburg. Hm. In irgendein Kino? In irgendein Kino, ich wollte dann irgendeinen Film gucken, weil ich durfte. Ja, du 16 Jahre alt. 17, fast 17. 18. Hm. Okay. Hm. Aber noch unberührt zumindest. Ja. Freiwillig noch unberührt. Du setzt dich hinten ins Taxi oder vorne ins Taxi? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich fahre dich, ich lade dich ins Kino ein und ist dann auf dem Steindamm, das ist St. Georg, wenn ihr das was sagt. Ja, so grob. Genau, mir hat es damals nichts gesagt und ist mit mir ins Sexkino reingegangen. Und hast du das sofort kapiert? Ja, ich hatte erst gesagt, ich kann doch da gar nicht rein, ich bin noch gar keine 18, auch das kriegen wir hin. Und erstens fand ich es ganz ekelig, was ich da gesehen habe, weil ich einfach echt noch nicht mal geküsst habe. Also er ist mit dir in ein Pornokino gegangen. Genau. Und ihr habt euch dann da hingesetzt, wie man das in einem Kino tut. Und dann fing der Pornofilm an. Dann fing der Pornofilm an und ich fand ihn heftig, ekelerregend. Und dann fing er an, dass er mich anfassen wollte. Und dann habe ich mich aufs Klo gerettet, dass ich gesagt habe, ich muss hier raus, mir ist schlecht. Waren da viele andere Leute auch im Kino? Ja. Ja. Und habe dann aber auch gesagt, ich will das nicht und ich will zum Hauptbahnhof. Und er hat mich dann auch zum Bahnhof gefahren, wo ich denke, ich habe wohl Glück gehabt. Da hast du wirklich nur Glück gehabt. Das hätte auch anders ausgehen können, ne? Ja, klar. Mhm. Aber ich fand das einfach ekelig. Also du hast dich da auf die Toilette gerettet und bist dann aber wieder zurückgekommen? Ja, ich kannte mich in Hamburg überhaupt nicht aus. Und er hat dann auf dich gewartet? Und er hatte auf mich gewartet und hat dann, weil ich gesagt habe, ich muss mal aufs Klo und habe gesagt, mir ist schlecht. Und dann habe ich gedacht, ich will jetzt zum Bahnhof. Oder ich wollte ihn gar nicht, weil ich gesagt habe, ich fahre dich zum Bahnhof. Mhm. Das hat er dann auch gemacht. Und hat dich dann auch in Ruhe gelassen? Da hat er mich dann auch. War der viel älter als du? Ich denke ja. Ja. Du hattest keinerlei sexuelle Erfahrung bis dahin? Außer Missbrauch durch den Vater, aber sonst nicht. Ah ja. Durch den Pflegevater? Nein, durch meinen leiblichen. Deshalb bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Da habe ich dann die Misshandlung gekriegt. Was haben die Pflegeeltern mit dir gemacht? Meine Pflegemutter, die hat uns nur misshandelt. Körperlich und geprügelt bis zum Abwinken, also im Sportunterricht. Manches Mal haben wir im Sport uns ausgeredet, weil der ganze Körper grün und blau war und dann eben auch seelisch immer wieder erzählt, dass wir nur Dreck sind. Du sagst wir. Wie viel gab es da? Ich hatte meine beiden Schwestern waren da und meine ältere Schwester ist 4 Jahre vorher da weggekommen. Waren das leibliche Schwestern? Ja. Ach so, die waren alle dann bei derselben Familie? Bei derselben Familie. Und alle Kinder sind gleichermaßen misshandelt und schlecht behandelt worden von der, hauptsächlich von der Frau? Ja, und von ihm auch, wenn sie was gesagt hat, damit er seine Ruhe hat, hat er zugeschlagen. Und dann nachher ist er gestorben und dann hat sie hat an den Haaren gerissen. Es brauchte eigentlich keinen Anlass, egal was man gemacht hat. Wie hat diese Frau euch denn geschlagen? Oder dich geschlagen? Ob es mit Brikett war, ob es mit den Händen, ob es mit Stöcken war, ob es was gerade in der Hand war, wird genommen. Kann man sagen, fast jeden Tag, oder? Na, nicht jeden Tag, aber viel. Und das war dann auch der Grund, weswegen du abgehauen bist? Das war der Grund, warum ich abgehauen bin. Ja. Also wie schrecklich, das heißt, da hast du gerade die Hölle hinter dich gelassen und dann kommst du in so eine Situation, dass dich da jemand fasst. Ja. Es hätte ja alles schlimm ausgehen können. Ich weiß, das weiß ich auch heute, ne? Aber ja klar, aber da kann man dir auch keine Vorwürfe machen. Nein. Du warst ja völlig durch den Wind und ich war einfach auch noch unerfahren und vor allen Dingen habe ich gelernt, nie Nein zu sagen. Hast du mal durchgespielt, was du gemacht hättest, wenn der dich massiver in diesem Sexkino angegrabbelt hätte? Nein, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe da auch, das habe ich eigentlich jetzt gerade durch dieses Thema heute, ist es bei mir wieder hochgekommen. Ich bin seit 2 Jahren in Therapie mit posttraumatischen Belastungsstörungen, weil das bis dahin hochgekommen ist. Ja. Und das war eigentlich weg. Weil alles andere, was früher war, war einfach wesentlich belastender. Ja. Also sicher in dem Moment für dich auch ein Schockerlebnis. Ja. Und ein Ekelerlebnis. Und Ekelerlebnis und große Angst hat das ausgelöst. Aber ja. Natürlich können wir sagen, Gott sei Dank, dass es dann nicht schlimmer gekommen ist und dass der Mann genau. dich da ordentlich dann noch weggefahren hat zum Bahnhof. Genau, ja. Genau. Astrid, ich danke dir für die Geschichte, dass du angerufen hast. Okay. Und wünsche alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Andrea. Andrea ist 45. Guten Morgen. Guten Morgen, hi. Hallo Andrea. Taxifahrerin, Taxikundin? Ja, Taxikundin. Taxikundin, ja. Mhm. Was hast du erlebt in deinem Taxi? Also ich glaube, mit mir haben schon einige Taxifahrer was erlebt. Mit dir? Ja, ich meine insofern, dass ich vielleicht auch nicht die einfachste Taxifahrerin bin, weil ich halt immer will, dass mein Blindenhund irgendwie entweder im Kombi hinten sitzt oder vorne sitzt und die wollen den dann aber auf die Rückbank legen und so. Und ja, da gibt es schon auch öfter. Also du bist aber blind und hast immer einen Hund bei dir. Genau. Aber ich habe halt in Wien, ich bin Wienerin und wohne jetzt aber schon seit ein paar Jahren in Köln, in Wien ganz hartes Erlebnis mit einem Taxifahrer gehabt. Ja. Da gab es noch den Schilling. Ja. Das war so in Mitte der 80er, da war ich so 22, 23. Und meine Cousine hatte mir 1000 Schilling geliehen. Ich hatte gerade kein Geld und sie hat mir das halt geliehen. 1000 Schilling waren so ungefähr wie viel D-Mark? 150. 150. Und ich wusste, das ist ein Tausender und der ist mit mir losgefahren von einem Lokal, das Bekannte hat man. Ich wollte halt in meine Stammkneipe. Und dann ist er da hingefahren und ich habe dem den Tausender gegeben und der hat mir einfach nur auf 100 Schilling rausgegeben. Und ich habe sofort reagiert und habe gefragt, was das denn jetzt soll. Also du hast ja schon, du konntest das fühlen. Ich wusste, das ist ein Tausender. Und ja. Damals gab es zwar diese Schablonen noch nicht, die es jetzt gibt. Jetzt gibt es so Plastikschablonen, mit denen man das auch im Zweifel abchecken kann. Mhm. Wo der Blinde und der Sehende dann beide sehen, dass das jetzt korrekt ist, was ich da tue. Achso, das gibt es heute. Ja, ich kann dem zeigen jetzt, das ist jetzt, was weiß ich, 100 Euro oder so. Aber auf jeden Fall dir klar, der will ich jetzt betrügen. Ja, hat einfach nur gesagt, soll ich ihm jetzt 900 Schilling schenken? Und da war ich erstmal kurz sprachlos, aber dann habe ich gesagt, nein, ich weiß, das waren Tausende und so. Ja. Gott, was macht man da? Du bist eine blinde junge Frau. Ja, ich hatte damals auch noch keinen Hund. Ja. Ich bin damals mit dem Stock unterwegs gewesen. Umso gemeiner ist das ja, wenn jemand das mit jemandem macht, der diese Behinderung hat. Ja, natürlich. Also, aber was machst du denn in dem Moment? Was hast du gemacht? Erst habe ich angefangen, mit ihm zu streiten, weil er dann Gas geben wollte. Da habe ich dann gesagt, er soll mich einfach aussteigen lassen. Mhm. Dann bin ich rein in die Stammkneipe und habe mal gleich mal alle Leute aufgemischt und gesagt, wir müssen irgendwas tun. Mhm. Und wir haben dann noch, also damals gab es jetzt auch schon so Computer, also wo die Lokale nur eingeben mussten, irgendeine Nummer, und dann wussten die Taxifahrer, dieses Lokal ist das, und dadurch konnte man dann auch nachvollziehen, wer es war. Ach so, weil du konntest ja keine Autonummer merken, ging ja nicht, konntest ja nicht sehen. Ich war dann halt auch irgendwie zu lasch, um da jetzt irgendwie rechtliche Schritte zu unternehmen. Mittlerweile würde ich es tun, aber damals, ich Anfang 20. Was ist denn daraus? Ja, ich halt über so einen Idioten und dann irgendwann, okay. Ja. Was ist denn dann daraus geworden? Hat man denn diesen Taxifahrer erwischt? Ja, man hat rausgekriegt, wer es war, aber ja, es ist nichts unternommen worden, weil dann auch ich nichts unternommen habe. Ach so, das schöne Geld war dann weg. Ja. Das ist natürlich sehr bitter. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man das einmal als erblindeter Mensch erlebt hat, dass man dann umso skeptischer in solche Situationen, zum Beispiel auch eben in Taxis geht? Nee, witzigerweise. Nee. Ich habe ein paar schräge Sachen in meinem Leben erlebt, aber das hat bei mir nie Misstrauen hervorgerufen, komischerweise. Ja. Also ich immer wieder bin ich mal in irgendeinen Fettnapf getreten, dass mir irgendwie mein Portemonnaie geklaut wurde oder ja, dass ich von einer Wahrsagerin, von einer sogenannten hypnotisiert wurde, die mir dann auch irgendwie in Hypnose 10.000 Schilling abgenommen hat, also so ganz schräge Nummern. Wie? Die hat dich hypnotisiert? Ja, die hat mich in der Fußgängerzone aufgefangen in Wien. Ja. Hat halt gesehen, dass ich von der Bank komme. Mhm. Und ich wollte mir damals eine Zahnkrone machen lassen beim Zahnarzt und habe deshalb 10.000 Schilling gehabt. Das waren halt so 1.500 Ja. Und die hattest du in der Tasche irgendwie? Die hatte ich halt in meiner Tasche und ja, die hat mich angesprochen. Ja, sie könnte mich ja wieder sehend machen, und zum Quatsch glaube ich ja normalerweise gar nicht. Ja. Und woran ich weiß, dass sie mich hypnotisiert hat, war, dass ich hier von selbst den ersten Tausender in die Hand gedrückt habe. Das hatte ich mir ja lange niemandem zu erzählen getraut. Das ist ja so, normalerweise, wenn man das im Fernsehen sieht, werden die Leute hypnotisiert, indem die auf irgendwas hingucken müssen, draufstarren müssen. Das geht ja bei dir nur nicht. Wie hat sie dich hypnotisiert? Irgendwie war es dann so, sie hat halt die ganze Zeit mit mir gesprochen und mich dann mit dem Sehendmachen belabert, und dann habe ich ihr diesen Tausender gegeben und bin gegangen. Ach. Und dann hat sie mich aber verfolgt bis nach Hause. Du hast ihr einfach mal so 1.000 Schilling gegeben? Ja, in meinem Zustand, in dem ich da war. Ich weiß es auch nicht. Die hat normalerweise nie gemacht. Die hat dich durch das Sprechen irgendwie eingelullt. Irgendwie hat mich die eingelullt, ja. Und dann hat sie dich aber noch weiter verfolgt. Genau, sie ist dann zu mir nach Hause mit, und da habe ich dann die anderen 9.000 in einem Umschlag in so ein kleines Schränkchen getan, aber ohne Schlüssel und so. Und dann hat sie gemeint, sie würde mir jetzt einen Tee machen. Und das hat sie dann auch irgendwie so, ne, mit so komischen Blüten drin und so. Und dann dann hat sie mir natürlich im richtigen Moment die anderen 9.000 auch noch geklaut. Ach du je. Und ist abgehauen? Ist abgehauen, und da bin ich dann wach geworden. Irgendwie so. Also da bin ich dann aus der Hypnose wieder raus. Aber die hat dir nicht irgendwas in den Tee getan? Nee, das nicht. Nee, die hat dich irgendwie durch ihr Sprechen in einem... Ja, weil sonst hätte ich ja doch den ersten Tausender nicht. Ja, ich verstehe das schon. Das ist ja das Irre, dass ich ihr den gegeben habe. Das ist ja verrückt. Das heißt, die hat irgendwelche Worte gebraucht, dass sie dich ein bisschen in eine Trance versetzen konnte. Ja, irgendwie war ich da weg. Das ist ja abgefahren. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, und das Ding ging dann so weiter, ich wollte dann zur Polizei. Mhm. Ich habe damals bei einem Kumpel gewohnt, als WG-Mitbewohnerin. Mhm. Und das Nächste, was mir dann passiert ist, war Schlüssel innen stecken lassen, mit Hausschuhen raus aus der Wohnung, ab in die Straßenbahn. Scheiße, du hast dich jetzt selber auch noch ausgesperrt. Ach du je, ach du je. Weil ich war in so einem Schock, dass ich das echt nicht geschnallt habe. Mann. Und das war sicher eine ganze Menge Geld für dich, ne, damals. Ja. Und dann bin ich halt zur Polizei und habe denen das erzählt, habe auch gesagt, sorry, ich habe mich jetzt ausgesperrt, da kann mir einer helfen, mich da jetzt zurück nach Hause bringen. Und hattest du auch noch keinen Hund? Da hatte ich auch noch keinen. Ja. Und das hat dann geklappt irgendwie. Und also gerade mein Kumpel kam gerade, als er den Polizisten einsteigen gesehen hat bei uns und sich gewundert hat. Damals gab es ja noch keine Handys irgendwie. Ja. Man hat aber diese Wahrsagerin natürlich nie erwischt. Und ja, doch. Deswegen geht es ja noch ganz schräg weiter. Ja. Die hat dann einer 80-jährigen Frau irgendwie 83.000 Schilling in Hypnose gezockt. Wahnsinn. Und ich habe damals am Brunnenmarkt gewohnt. Und da sind halt super viele Marktstände und da hat mich ein Typ mit der gesehen. Also ich bin dann, ich habe das dann, irgendwer hat mir das in der Zeitung vorgelesen, dass dieser Frau das jetzt geklaut wurde. Hm. Ich habe dann sofort die Polizei angerufen und gesagt, das ist meine. Nein. Und wurden diese Marktstandtypen da alle interviewt und da hat mich wirklich einer mit der ins Haus reingehen sehen und das war mein Glück. Und der konnte die dann erkennen und bezeugen. Genau, ich hatte dann auch noch eine Gegenüberstellung, wo die dann irgendwie verzapft hat. Die war übrigens erst 18, das Mädel. Ja, junge Zigeunerin war das irgendwie. Nicht, dass ich jetzt, ne? Also, Nein. War halt so. Ja. War halt so, kann man so sagen. Sein können, ne? Ja. Und, aber Geld war weg, ne? Geld ist wieder gekriegt. Ja, super. Das ist ja super. Also dadurch, dass die wieder erkannt wurde. Aber eben so schräge Sachen sind mir halt auch passiert und deshalb... da denken viele Leute, dass ich eigentlich sehr misstrauisch sein müsste, aber ich bin das halt nicht. Ist ja auch gut so. Man muss ja auch nicht dann zu schlecht über die Menschen denken. Jetzt sind wir ganz vom Thema Taxi weggekommen, aber das war natürlich auch nochmal eine sehr spannende Geschichte, die du erzählt hast. Der Taxifahrer war halt schon heftig, ne? Weil das ist ja gemein. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ich meine, die Wahrsagerin war auch nicht ohne, ne? Ja, das war so mysteriös. Und dann war natürlich heavy, weil die in der Zeitung geschrieben hatten, der blinden Andrea E. aus Wien, Otterkring. Und meine ganzen Verwandten, jetzt ist es mir egal, wenn sie anrufen, jetzt sage ich das einfach so, aber meine ganzen Verwandten und ehemaligen Schulfreunde meinten dann, mich anrufen zu müssen und zu fragen, wie das passiert ist. Und so nach dem Motto, na mir wäre es doch nicht passiert. Ach, das besser auch super. Na, also bei der Wahrsagegeschichte war das halt so. Andrea, ich hoffe, dass dir das in unserem schönen, kuscheligen Köln nicht passiert, sowas. Das sind mir auch schon Geschichten. Aber Vorsicht, hier muss man auch sehr vorsichtig sein. Vor allem, weil die oft Blindenhunde nicht mitnehmen wollen und da gibt es dann halt schon richtig Streit. Dann die an den Taxiständen dich einfach nicht mitnehmen, obwohl das halt im Personenbeförderungsgesetz drin ist. Also, wir haben ja viele Taxifahrer auch unter unseren Zuhörern, liebe Taxifahrer, bitte Rücksicht nehmen auf Leute, die blind sind und Hunde haben. Das ist ganz wichtig für die Leute. Und zickt da nicht rum, sondern nehmt zum Beispiel auch Andrea mit blinden Hund mit. Danke. Vielleicht hat es geholfen, Andrea. Ja, ich hoffe. Alles Gute wünsche ich. Ja, auch, danke. Tschüss. Ciao. So, mit wem machen wir weiter? Frage ich meine Regie. 0800 220 5050. 54 Jahre ist er alt und hier ist Michael. Hallo Michael. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Unser Thema heißt Taxi. Ich habe auch eine Taxi-Story zu erzählen. Prima, erzähl. Ich bin in der Zeit von 1976 bis 1990 in München Taxi gefahren. Ja. Und schon relativ früh als eigener Unternehmer. Ja. Und es war also der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, Ende der 90er, Anfang der 80er Jahre. Das Jahr weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Mhm. Und also gegen 18 Uhr dabei, das Auto zu beladen und fertig zu machen, damit ich losfahren kann. Mhm. Und da habe ich an dem Standort also eine junge Familie beobachtet, Eltern mit dem jungen Burschen, die sich gestritten haben. Mhm. Und der Vater kam dann nach einer gewissen Zeit mit dem Jungen zu mir und fragte mich, ob ich ihn von München aus bis nach Hinterbelgrad fahren kann. Bis Hinterbelgrad? Hinterbelgrad. Boah, das sind ja wie viel 1000 Kilometer? 2000? Das waren 1200 Kilometer. 1200, okay. Mhm. Ja. Und er sagte mir also sofort, dass er das Geld nicht zur Hand hat, also dass er mich erst am Zielort bezahlen kann. Na, das hört sich schon komisch an. Ja. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gedacht, gut, du bist ein Unternehmer, das Risiko ist einschätzbar, wenn er dich nicht bezahlt, dann musst du halt Sprit vom Auto zahlen, aber halt, du hast zumindest einen schönen Ausflug gehabt. Achso, den Sprit sollte er dann während der Fahrt bezahlen? Nein, den Sprit musste ich bezahlen. Musstest du auch bezahlen? Ja, okay. alles vorneweg, wie es halt im Taxigewerbe üblich ist. Wie alt war denn der junge Mann? Aber schätze ich so, so alt wie ich damals, Anfang 30. Anfang 30. Ja, richtig. So, und dann bist du mit dem nach Belgrad gefahren? Ja, wir sind den Abend noch durch die Stadt gefahren. Wir mussten zu ihm nach Hause, weil er seine Koffer holen musste und noch irgendwas für den Sohn mitnehmen musste. Und dann sind wir zu mir nach Hause, weil ich keinen Pass dabei hatte. Ja. Und sind ungefähr Mitternacht in München gestartet. Ja. Und sind mehr oder weniger durchgefahren und waren in der Früh um 10 Uhr an dem Zielort. Bella Črkva nennt sich das. Das ist also circa 100 Kilometer östlich von Belgrad, direkt an der rumänischen Grenze. Ja. in der Nähe von dem Eisernen Tor. Ja. Und dann hat er mich also zu einer Wirtschaft indirigiert. Das war ja noch, Entschuldigung, das war ja noch zu den Zeiten, als es den Ostblock noch gab. Oder waren schon die Grenzen offen? Nach Jugoslawien konnte man immer ohne weiteres. Ja. Also man braucht. Stimmt, da war es immer ein bisschen einfacher, da hast du recht, ja, ja. Mhm. Also man brauchte eine grüne Versicherungskarte und man brauchte ordentlich Papiere, aber sonst konnte man mit dem Auto da ohne weiteres reinfahren. Okay, ihr wart also dann da. War es auch immer üblich, dass diese jugoslawischen Gastarbeiter übers Wochenende nach Hause gefahren sind. Gut, jetzt wart ihr, jetzt wart ihr da. Ja, und dann sind wir erstmal eine Stunde lang in der Wirtschaft gesessen, wo er mir gesagt hat, dass er jetzt das Geld organisiert. Mhm. Aber halt, ich war zu dem Zeitpunkt schon dermaßen müde und fertig von der langen Fahrt und den Tag vorher habe ich ja auch nicht geschlafen, sodass ich ständig eingenickt bin. Ja. Und von Zeit zu Zeit bin ich dann aufgewacht und habe ich mich daran erinnert, was ist jetzt mit den 1200 Mark, die Fahrt ausgemacht hat. Ach so, das wäre der Preis gewesen, 1200. Ja. Mhm. Nein, 2000, Entschuldigung. 1200 war die Entfernung und 2000 D-Mark haben wir ausgemacht. Okay. Mhm. Und also nach einer Stunde, anderthalb Stunden kam er dann tatsächlich mit dem Geld daher. Ach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, er hat mich tatsächlich bezahlt. Ja. Und es kam noch besser, über den Himmelfahrtstag bis zum Sonntag drauf, also diese 3-4 Tage, hat der mich voll ausgehalten. Er hat mir die Gegend gezeigt, hat mich zum Essen eingeladen. Halt, ich bin zu so einer Familienfeier eingeladen worden. Ich habe also dort die ländliche Sitte kennengelernt und so weiter und so fort. Also, sag mal, habe ich das gerade dann am Anfang falsch verstanden? Hattest du nicht gesagt, das war vor Weihnachten? Nein, vor Christi Himmelfahrt. Vor Christi Himmelfahrt, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Dann vor Christi. Also, das war aber ein Himmelfahrtskommando. Das hätte aber auch komplett in die Hosen gehen können, ne? Dann bist du an sehr ehrlichen Menschen gestoßen. Der hat dir das Geld gegeben und hat dich auch noch eingeladen und in die Familie eingeführt. Ja, ja, richtig. Und der Sinn dieser ganzen Fahrt war halt, er wollte seinen Sohn von der Mutter wegbringen zu seinen Eltern nach Hause. Ach so. Und er ist dann am Sonntagabend, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, mit mir wieder zurück nach München gefahren. Ach so, da seid ihr hin nach Belgrad mit einem Kind auch noch im Auto gewesen. Ja, ja, mit diesem Sohn. Also der Mann und der Sohn waren das. Bitte? Der Mann und der Sohn. Richtig. Ja, also. Mensch, das war aber schon wirklich sehr gewagt, muss ich dir sagen. Ja gut, wie gesagt, halt, das Risiko für mich war halt, wenn er mich nicht bezahlt, verliere ich die Zeit. Ich war seinerzeit sowieso unabhängig. Ja. Also war ich niemandem Rechenschaft schuldig. Ja. Und den Sprit hätte ich halt zahlen müssen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die meisten Taxifahrer sich auf so einen Deal nicht einlassen würden. Selbstverständlich. Ne? Die würden sagen, hier zumindest eine Anzahlung oder Vorabkasse sogar, ne? Klar. Also, wenn ich angestellt gewesen wäre, hätte ich es auch nicht gemacht, weil ich die Hälfte meiner Einnahmen hätte abgeben müssen. Ja, klar. Ja. Warst du zu der Zeit irgendwie, hattest du eine Beziehung, eine Freundin, eine Frau? Ja, gut, halt, wie es heute auch schon zur Sendung angesprochen worden ist. Ich habe also die Freundin auch im Taxi kennengelernt. Ach so, ne, ich wollte nur fragen, was die dazu gesagt hat, dass du dich da auf so ein Unternehmen eingelassen hast. Ja gut, halt, ich hab nicht so Festes gehabt, dass ich mir da irgendwie Vorschriften hätte machen lassen. Jetzt hast du deine Freundin oder eine von deinen Freundinnen auch im Taxi kennengelernt? Ja. Ja, das ist ja toll, erzähl mal. Ja, das war also auch in der Stadt München, glaube ich auch so Faschingszeit oder sowas. Ja. Also, das wirklich in der Nacht was los war und ich bin vorrangig nachts gefahren, weil einfach das Geschäft besser ist. Ja, ja. Ja, man kommt ja schneller durch die Straßen durch und man kann mehr befördern. Und halt, wenn man weiß, wo das Geschäft ist, in der Nacht ist, dann kann man ja wirklich diese 12 Stunden bis zu Beginn des Verkehrs in der Früh wirklich ordentlich gut durchfahren und halt Kilometer auf die Uhr schrubben. So, es war Fasching und du warst nachts unterwegs. Ich war nachts unterwegs und da habe ich, damals war ich 24, das weiß ich natürlich heute noch. Mhm. Und dann habe ich eine relativ attraktive, für mich bedeutend ältere Dame, die war 13 Jahre älter, als ich in ihrem Taxi aufgenommen. Mhm. Und die hat sich also von mir nach Hause fahren lassen. Und wie der allererste Anrufer auch schon bestätigt hat, man wird also als Taxifahrer von der holden Weiblichkeit auch immer mal wieder angesprochen, so, ob man dann nicht mit in die Wohnung kommen will. Und dann weiß man natürlich, wie es weitergeht. Und so war es dann in diesem Fall bei dir auch? Und genau so war es auch, ja. Und du bist mitgegangen? Ich bin mitgegangen, weil ich halt vollkommen unabhängig war. Du machst doch alles, ne? Du fährst einfach nur nach Belgrad, gehst mit den Frauen in die Wohnung. Ja. Naja, wie auch immer. Also du bist mitgegangen. Ja, Domian, wenn man alleinstehend ist, ja, ja, klar. Und wenn man jung ist, ja, mein Gott, dann, ja, dann haut man halt immer auf den Absolut, Putz. Absolut. Ja. So, du bist mit hochgegangen. Ja. Und war's gut? Ja, halt, das war eine mehrjährige Freundschaft. Ach, also eine mehrjährige Beziehung. Ja, ja, ja. Richtig. Aber sie war doch beim ersten Mal dann besoffen, ne? Sie war nicht ganz nüchtern, aber halt... jemand, der das gewohnt ist, kann das gut kaschieren. Und du hast dann gleich die erste Nacht bei ihr dann verbracht? Ich bin gleich bei ihr geblieben und bin dann auch relativ schnell zu ihr hingezogen, weil sie hatte damals, sie war 37, ja, und hatte einen 55-jährigen Sohn. Ah, und da ist und, dann... Und der wohnte natürlich noch bei der Mutter, ja, sodass es für mich eigentlich logisch war, dass ich zu ihr ziehe. Also ich glaube, du könntest auch ein schönes, dickes Buch schreiben, ne, was du alles erlebt hast. Das mit Sicherheit, und zwar nicht nur über das Taxifahren. So lange Taxierfahrung und so tolle Geschichten. Ich danke für deinen Anruf. Schöne Grüße nach München. Zu hören, ja. Und alles Gute wünsche. Nein, halt, ich rufe jetzt aus Dresden an. Aus Dresden, na gut, dann schöne Grüße in das sehr schöne Dresden. Danke. Tschüss. Ciao. Danke, wiederhören. Ja, tschüss, Michael. Thorsten, 38, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Thorsten, jo. Bist du Taxifahrer? Ich bin Taxifahrer in Paderborn. In Paderborn? Jo. Und was hast du uns zu erzählen? Ja, gute Frage. Also ich würde erstmal ganz kurz auf den Kollegen, der gerade eben am Telefon war, eingehen. Ja. Also ich kenne selbst hier im schaulichen Paderborn Fälle, wo solche erotischen Angebote angenommen wurden. Selbst im erzkatholischen Paderborn? Hallo, natürlich. Wo dann hinterher, als die Damen dann ausgenüchtert waren, durchaus auch Anzeigen gemacht wurden wegen Vergewaltigung etc., die völlig aus der Luft gegriffen waren, die sich dann Gott sei Dank für die Kollegen hinterher herausstellte. Ja, das heißt, aber als Taxifahrer sollte man die Hände von Kundinnen lassen, die besoffen sind. Definitiv. Ja, also da, ne, es muss ja nur so sein, dass hinterher dann der Ehemann irgendwie Verdacht schöpft und die Frau sich dann irgendwie rausreden will. Da gab es schon wirklich saublöde Situationen. Wie gesagt, Gott sei Dank hat sich das in den Fällen, die ich kenne, immer als zeitlos rausgestellt. Ja. Aber du hattest noch einen bestimmten Punkt, deswegen du angerufen hast. Ich hatte einige Punkte vorhin. Ja, leg mal los. Wochen. Welchen meinst du denn genau? Ich weiß es nicht. Du weißt gar nichts. Nein. Also ich hatte vorhin über unsere britischen Soldaten mit einer Redaktion schon gesprochen. Wir haben in Paderborn, wenn alle Kasernen voll besetzt sind, einige tausend junge Briten in der Stadt. Die hier ausgebildet werden, zum größten Teil für Einsätze in momentan Irak, Afghanistan. Afghanistan ist momentan für die Jungs das Schlimmste. Ja. Das heißt, zum größten Teil unter 20-Jährige, gerne das erste Mal zu Hause, also weg von zu Hause, die dann hier die Sau rauslassen, kann man direkt so sagen. Ja. Die also wirklich den Tod vor Augen haben. Die meisten von denen haben irgendwelche Angehörigen oder Freunde, die... Und hier dann nochmal auf den Putz hauen vorher. Die dann hier schon mal nochmal auf den Putz hauen. Und was hast du mit als Taxifahrer dann mit denen zu tun? Fahren die Taxi? Ja, natürlich. Die fahren Taxi? Für uns in der Nachtschicht ist das die Haupteinnahmequelle. Wie benehmen die sich im Taxi? Am frühen Abend meist noch relativ gut. Je später, desto höher der Alkoholpegel und dann wird es dann manchmal schon mal kritisch. Was ist das Unangenehmste, was du mit britischen Soldaten erlebt hast? Das Unangenehmste? Also es gab zum Beispiel einen Fall, wo es nach ungefähr 2-3 Kilometern Fahrt darum ging, die Fahrt zu bezahlen. Zwei Fahrgäste, beides Briten, ziemlich betrunken schon, die dann meinten, sie müssten aus dem Auto springen. Gut, abhauen kommt schon mal selten, aber... Wie aus dem fahrenden Auto springen? Es war schon auf einem Parkplatz. Wollten dann also abhauen, ohne zu bezahlen. Einfach abhauen ist ja alles noch nicht so dramatisch. Waren ja irgendwie 7-8 Euro auf der Uhr. Nur meinte der eine dann, er müsste mir nochmal die Fahrerscheibe zerschlagen. Also an der Fahrertür. Gott sei Dank waren die beiden dann auch so orientierungslos und auch nicht wirklich in der Gegend so bewundert, dass sie in eine Sackgasse geflüchtet sind und auch sehr schnell dann von der Polizei gefasst wurden. Ja. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist. Nur das Gespräch mit der Polizei hinterher ergab dann, dass die Jungs schon häufiger aufgefallen sind. Also ich vermute mal, die werden schon ihre Strafe dafür bekommen haben. Hast du denn eigentlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen heute Abend, hast du mal in deinem Taxi Sex mitbekommen, bezeugen können, erlebt? Also nicht direkt Sex, sondern ja, also es gab schon, ich sag mal einfach Oralverkehr, der dann auf der Rücksitzbank durchgeführt wurde. Oralverkehr? Ja. Zwischen zwei Soldaten? Das waren dann schon weibliche und männliche Soldaten. Achso, das waren Soldaten. Das waren tatsächlich auch Soldaten. Das waren Soldaten, weibliche und britische. Ja, natürlich. Eine Soldatin und ein Soldat. Ich weiß nicht, ob die Frau Soldatin war oder einfach nur... Hat die ihm einen geblasen während der Fahrt und du hast im Rückspiegel geschmunzelt, oder wie? Es war noch dazu in der Warteschleife bei McDonald's, von daher... Also, ja, ich habe dann so demonstrativ die Zeitung rausgenommen und gelesen. Und die hatten gar keine Scham? Absolut nicht. Absolut, also, denen scheißegal. Das ist den britischen Soldaten auch... relativ häufig, scheißegal, ja, tatsächlich. Also, Mann. Das geht ja zu in Paderborn, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Thorsten, die Sendung ist gleich rum. Schön, dass du angerufen hast. Ja, alles gute Fahrt in Paderborn und dir wünsche ich alles Liebe. Alles Gute. Tschüss. Auch dir, tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik Malte Imels heute Nacht und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht, bis dahin, ciao.